Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit einer gewissen Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht und das bedeutet ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und sofort wollen wir anfangen, wollen nicht viel Zeit verlieren. Es geht los mit Franzi und Franzi ist 22. Hallo Franzi. Hallo Domian. Franzi, um was geht's bei dir? Es geht bei mir um einen Selbstmord in meiner Familie. Ja. Und zwar hat Weihnachten letztes Jahr, also 2010, meine Oma versucht, sich umzubringen vor meinen Augen. Vor deinen Augen? Ja. Also was hat sie genau gemacht? Sie hat Schlaftabletten genommen vor meinen Augen, hat die sagen wir mal, die ganze Packung geschluckt und ist dann weggelaufen. Wohin? Ins Badezimmer erstmal nur und hat dann im Badezimmer angefangen zu weinen und hat mich vorher rausgeschmissen. Ich sollte sofort meine Sachen packen und gehen. War sonst noch jemand in der Wohnung? Nein, nur ich. Weil sie wohnt da alleine. Ja. Und ich war an Weihnachten nur unten, damit sie nicht alleine ist. Wie alt ist deine Oma? 85. 85? Ja. Wie ging es dann weiter? Sie ist dann ins Badezimmer gelaufen und dann? Genau, und ich habe dann gepackt, weil ich habe schon öfter mal so eine Situation gehabt und dachte dann, dass es so ist wie immer, dass sie dann wieder ankommt und sagt, nee, es tut mir leid, bleib doch hier und lassen Sie jetzt frühstücken und so, weil sie halt auch ein bisschen dement ist. Moment, du hast gepackt, während die Oma im Badezimmer war und sie hatte vorher die Schlaftabletten genommen? Ja, weil ich kannte das schon, sie hat das schon öfter gemacht und im Normalfall hat sie irgendwelche Placebos genommen. Ach so. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht für ernst genommen in dem Moment. Weil ich das, wie gesagt, das hatte ich schon öfter gemacht. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe sie dann halt gefragt, wie viele Tabletten sie genommen hat. Und sie meinte, ja, es ging mir nichts an. Ich sagte, doch, es geht mir schon was an, weil wenn es halt wirklich eine hohe Dosis war, muss ich jetzt einen Notarzt rufen. Mhm. Und dann ist sie völlig ausgeflippt und hat gemeint, niemand würde sie am Sterben hindern. Und hat ihre Jacke und ihre Schuhe angezogen und meinte, sie würde jetzt in den Wald laufen, wo sie keiner finden würde, damit sie auch sterben könnte. Und ich habe das Problem gehabt, dass sie halt auch hoch aggressiv war. Ich wollte sie auch nicht anfassen in dem Moment, weil es halt für mich auch wahrscheinlich gefährlich geworden wäre. In diesem Moment war dir aber nicht klar, ob sie vielleicht doch wirkliche Schlaftabletten genommen hat? Nein, das war mir nicht klar. Ja. Und mir war auch die Menge nicht klar. Also ich habe gesehen, sie hat sich aus der Schachtel Tabletten rausgedrückt. Was das war jetzt genau, wie viel, konnte ich leider nicht erkennen. Gut, und dann? Dann habe ich weiß gar nicht mehr genau was, auf jeden Fall irgendwas Provokantes zu ihr gesagt, dass sie einen Grund hat, hier zu bleiben in der Wohnung, weil ich hatte schon meine Freundin vorher informiert, dass sie bitte kommen soll. Und dann ist sie ins Wohnzimmer gegangen, hat alles, was sie kriegen konnte, Sessel, Couch, Stühle, Gläser, durch die ganze Wohnung geschmissen, einen Weihnachtsbaum aus dem Fenster geworfen. Die 85-jährige Frau? Ja, die ist körperlich noch sehr fit. Und ist dann irgendwann nach einer Viertelstunde Randale auf dem Sessel eingeschlafen. Aber spätestens dann hättest dann du doch die... Dann war klar, ja. Hast du den Krankenwagen angerufen? Ich habe dann erstmal Freunde angerufen von meiner Mutter. Ich habe erstmal meine Mutter informiert. Die sagte, überprüf die Funktion, weil meine Mutter meinte, sie kennt die Situation, dass sie auch schon mal eine Schlaftablette genommen hat. Und eine ist regulär, das geht. Na, ihr habt aber auch Nerven. Ja, meine Mutter hat extremst Nerven. Ja, aber eigentlich hätte man doch wirklich sofort den Notarzt anrufen müssen. Ja, wir haben das dann auch nach ein paar Minuten gemacht, weil meine Freundin ist Arzthelferin, die hat gesagt, der Puls geht so massiv runter, wir müssen sofort einen Notarzt rufen. Ja, ist sie ins Krankenhaus gekommen? Ja, auf Intensivstation sofort. Hatte sie wirklich so viele Schlaftabletten genommen? Zwischen 6 und 8. Haben die Konzentration im Blut gemessen. Wäre das tödlich gewesen? Ja, die Ärzte haben gesagt, noch eine halbe Stunde länger und die Frau wäre da gestorben. Ach du lieber Gott. Also die lag da schon halb tot. Also die kamen hoch und die haben die sofort Sauerstoff gegeben und sofort Gegenmittel und haben gesagt, die stirbt uns. Das war Weihnachten 2010, also gar nicht so lange her. Wie geht es deiner Oma heute? Also sie ist jetzt wieder zu Hause nach 4 Wochen geschlossener Anstalt. Ja. Ist sie seit Mittwoch wieder zu Hause und ist wieder alleine da. Sie kriegt ein Pflegedienst, also der ist wohl beantragt von der gesetzlichen Betreuerin. Du sagst, sie ist alleine da? Ich gehe davon aus, dass der Opa schon tot ist? Ja, der ist schon länger gestorben. Mhm. Und also ich habe jetzt schon mal mit ihr telefoniert, sie hatte mich angerufen und sie klingt eigentlich ganz normal, aber nicht wie sie. Also sie ist halt völlig unter Medikamenteneinfluss. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass sie etwas dement schon ist. Ja, ist sie. Ist sie. Schon länger. Das heißt, ist jetzt auch festgestellt worden, offiziell. Ja. Dann ist es doch wahrscheinlich vielleicht sogar gar nicht zu verantworten, dass man sie alleine in die Wohnung zurücklässt. Nee, ist es nicht. Das ist es wirklich nicht. Und meine Mutter und ich haben mit den Ärzten gesprochen, mit den behandelten Ärzten in der Psychiatrie. Und die Ärztin hatte gemeint, dass das für die Frau auf Dauer nicht machbar ist, weil Demenz kann man nicht aufhalten, das geht nicht. Mhm. Und das gibt eine nächste Katastrophe in absehbarer Zeit. Und wie wollt ihr euch jetzt verhalten? Ja, das Problem ist, sie hat eine gesetzlich vorgeschriebene Betreuerin. Und diese Betreuerin hat über den Kopf der Ärzte hinweg entschieden, dass die Frau wieder nach Hause kommt. Wieso ist deine Mutter nicht die Betreuerin? Meine Mutter und meine Oma haben überhaupt kein Verhältnis zueinander. Und meine Mutter hat gesagt, ich will nicht. Also sehr verzwickte Verhältnisse. Ja, sehr. Und die Betreuerin hat gesagt, zurück in die Wohnung. Ja. Und hat sie zurückgeholt. Könnt ihr denn nicht mit der Betreuerin mal reden? Nee, die ist total stur, was das angeht. Die macht alles, was meine Oma will. Also die handelt, was meine Oma möchte und nicht für sie. Also, das hört man immer wieder. Ja. Dass es immer wieder Probleme mit diesen Betreuern gibt. Ja, die ist wirklich sehr nett und die hat einen sehr kompetenten Eindruck gemacht, aber in dem Moment, als ich sie kennengelernt habe, war ich immer noch im Schock und habe mir das ganz bestimmt auch irgendwo schön geredet. Wie begründet sie das denn, dass sie die Oma wieder zurück in die Wohnung holt, obwohl die Ärzte gewarnt haben? Die begründet das insofern, dass sie meint, meine Oma wäre körperlich noch so fit, dass ihre gewohnte Umgebung ihr bestimmt helfen würde und dass sie zu Hause ja ihr Hobby hätte. Also sie hat ihren Garten zu Hause. Ich meine, das stimmt natürlich auch. Ja. Natürlich ist es für ältere Leute, auch wenn sie schon etwas angeschlagen sind, immer schöner zu Hause zu sein, ja, und den Garten und die vertraute Umgebung. Klar. Ja. Warum wollte deine Oma sich offensichtlich jetzt schon zum mehrfach das Leben nehmen? Es ist so, dass unsere Familienverhältnisse völlig durcheinander sind und meine Oma mit der Situation schon länger nicht klar kam. Sie hat auch sehr viel durchgemacht in der Familie und kam jetzt letztendlich damit nicht mehr klar, dass wir alle zwangsläufig aufgrund der Scheidung meiner Eltern auch teilweise sagen mussten, wir können hier nicht bleiben, wir müssen jetzt ausziehen, und sie dann alleine da bleiben musste. Ist das die Mutter von deiner Mutter? Ja. Ja. Und die beiden können nicht miteinander? Nee, noch nie. Die konnten noch nie miteinander. Aber du kannst mit deiner Oma? Ja, die hat mich großgezogen. Oh. Also bist du eine ganz wichtige Person für sie? Ja, also ich bin auch die einzige Bezugsperson, die sie noch hat. Warum konntest du nicht der Betreuer sein? Ich bin auch 300 Kilometer weit weg. Ach so, du wohnst gar nicht in der Nähe? Nee, ich wohne relativ weit weg und habe mir das auf die Entfernung nicht zugetraut. Wie lange ist der Opa schon tot? Der ist 94 schon gestorben. 94, woran ist der gestorben? Der ist von seinem Sohn umgebracht worden. Wie bitte? Ja. Von deinem Onkel? Ja. Also das ist nie öffentlich geworden, weil meine Eltern und meine Oma das ein bisschen unter den Tisch gekehrt haben. Aber das war wohl so, ja. Was für dramatische Zustände in der Familie. Ja, Katastrophe. Ist das vor Gericht verhandelt worden? Nee. Nee? Nee. Also der Mörder läuft frei rum? Nee, der ist auch schon tot. Der ist auch schon tot? Ja, der ist 24 Jahre lang stark Alkoholiker gewesen und ist auch daran gestorben. Und warum ist das damals nicht zur Anzeige gebracht worden? Es ist wohl so gewesen, dass die Polizei da war natürlich, als das passiert ist, und mein Onkel wohl gesagt hat, ja, also es ist so gewesen, dass mein Opa vom Balkon gestürzt ist und dann mein Onkel befragt wurde, weil die beiden alleine in der Wohnung waren. Und er dann gemeint hat, ja, der ist ausgerutscht und dieses, gucken Sie mal, hier ist ganz, ganz glatt. Und mein Opa konnte man nicht mehr befragen, der war zu dem Zeitpunkt schon zu schwer verletzt. Und ja, irgendwie ist das dann, ich weiß es nicht genau, ich war ja auch erst 6 damals. Aber es ist mir dann so gesagt worden, dass die Polizei das dann wohl so aufgenommen hat und dass dem auch geglaubt wurde. Und er nur irgendwann mal zu uns gesagt hat, ja, was ich da gemacht habe, geschieht im alten Jahr recht. Aber das wurde immer unter den Tisch gekehrt. Ach so. Da hat es immer geheißen, nein, das hat er, das, ja, aber das können wir ja nicht rauslassen an die Öffentlichkeit, was dann ist. Und nein, das geht nicht. Wie schlimm. Also es wurde das Unfall getarnt, war aber wahrscheinlich genau. ein Mord, ja, oder ein Totschlag. Ja, weil der hat den auch ziemlich, also die haben sich auch ziemlich gehasst, die beiden. Da wundert es mich natürlich nicht, dass deine Oma auch wahrscheinlich eine sehr verzweifelte und traurige Frau ist. Ja, die hat ganz starke Depressionen auch gehabt, als die eingeliefert wurde. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, das ist jetzt die Frage. Also das Problem für mich ist, dass ich nicht genau weiß, wie ich mit der Sache umgehen soll. Ich will auf gar keinen Fall den Kontakt verlieren, weil ich finde, dass es für die Frau sehr wichtig ist und ich leide unglaublich unter der Situation. Nein, ich finde, das ist gar keine Frage, dass du den Kontakt nicht verlieren willst. Ja, wenn du nee. Bei deiner Oma aufgewachsen bist, ja. ist die Oma ja eine ganz wichtige Frau für dich. Genau. Das, das heißt, du hast eine ganz hohe moralische Verantwortung, dich ja. um die Oma zu kümmern. Ja. Und das Hauptproblem ist, dass die Betreuerin schon ganz oft zu mir gesagt hat, nein, telefonieren Sie nicht mit der, das macht die nur wirr. Also ich habe das Gefühl, ich will der Frau jetzt nichts unterstellen, aber ich habe das Gefühl, dass sie den Kontakt gerne unterbinden würde. Mhm. Ist es natürlich schlecht, dass du so weit weg wohnst. Sonst ja. könntest du ja da sehr oft hingehen, sie besuchen und ja. offensichtlich freut deine Oma sich, wenn du da bist? Ja, sehr. Freut sie sich, wenn du anrufst? Ja. Ja, dann ruf sie auch weiter an. Ja. Ruf sie weiter an und versuche so eng in den Kontakt, so eng wie möglich zu halten. Ja. Ich glaube, das ist das in der Situation, bei den Gegebenheiten, wie du sie gerade geschildert hast, ist das das Einzige, was du tun kannst. Ja. In der Hoffnung, dass die Betreuerin es doch einigermaßen gut meint. Ja. Und dass du als enge Bezugsperson für deine Oma da bist und erreichbar bist auch. Wenn ja, es auch nur ich. Telefonisch ist. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen so eine Tradition für sie, dass sie mich jeden Abend um 10 Uhr anruft und dann hat sie ihren Tagesabschluss und dann geht Super. Sie ins Bett. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ein schönes Ritual. Ja. Sie ruft dich dann an. Ja. Ja. Weil sie guckt dann noch Fernsehen und wenn ihre Sendung zu Ende ist, dann ruft sie mich an. Ja, sehr gut. Ja. Ja, mach das mal so weiter, Franzi. Ja. Und wenn du merkst oder meinst, da ist irgendwas im Busch und da funktioniert was nicht so richtig, dann schlag Alarm. Ja. Du musst es tun, weil sonst hat deine Oma wahrscheinlich kein Sprachrohr mehr im Moment. Nee, ne? Nicht wirklich. Genau. Dann wünsche ich dir und deiner Oma alles Gute von Herzen. Dankeschön. Franzi, alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer für euch kostenfrei oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Wenn ihr gerne mal sehen wollt, wie ich mich beim Singen blamiere, dann solltet ihr Sonntagabend Fernsehen gucken. Da läuft die Sendung Zimmerfrei um 22.15 Uhr im WDR Fernsehen. Und ich bin zu Gast bei Götz Alsmann und bei Christine Westermann. Und ich musste leider singen. Naja, schaut es euch mal an. Jetzt kommenden Sonntag um 22.15 Uhr im WDR Fernsehen. Hier ist Lukas. Lukas ist 24. Guten Morgen, Lukas. Hi Domian, guten Lukas. Morgen. Um was geht's bei dir? Dass ich mit dir sprechen darf. Ja, gerne, sehr gerne. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe zu dem Thema vom Mittwoch an. Das war reich und irgendwie... Und jung. Reich. Und jung. Reich und jung, genau. Bist du reich und jung? Ich würde sagen, ich bin schon reich und jung, nicht übermäßig, aber ich bin schon reicher als vielleicht andere und habe vielleicht ein bisschen leichter als manch anderer. Wie kommt es? Ich habe am 1.12.2006 meine Mutter verloren. Mhm. Meine Eltern hatten beide sehr gute Berufe, sind Devisenmakler gewesen, beziehungsweise mein Vater ist es noch. Mhm. Meine Eltern hatten, die haben sehr lange in Scheidung gelebt, haben sich halt viel aufgebaut. Mhm. Und haben, ja, knapp 9 Jahre, 8,5, ein bisschen mehr in Scheidung gelebt. Ja. Als meine Mutter dann kurz nach der Scheidung, ist meine Mutter dann verstorben. Die ist alkoholkrank gewesen. Die hat ihren Frust und ihren Schmerz halt in Alkohol getränkt. Mhm. Oder gestillt, sagen wir so. Und dann haben mein Bruder und ich beide gut was geerbt daran. Ach so, von dem Vermögen der Mutter. Genau. Das ging alles so wahnsinnig schnell. Das waren Ende meiner Ausbildung, ich habe Hotelfachmann gelernt, ja. Dann die Prüfungszeit quasi, dann meine Mutter krank, dann ist sie jetzt so krank, dass sie sterben wird, dann halt die sowieso Hektik und Nervosität in der Familie. Mhm. Wie alt ist deine Mutter geworden? 52 nur. 53 nur. Mhm. Wie hoch ist der Anteil deines Erbes? Eine genaue Summe möchte ich da so nicht sagen, aber das ist die Hälfte eigentlich quasi des Vermögens, was wir von unserer Mutter dann haben. Ich habe meine eigene Wohnung, mhm. war mir auch klar, auch die Wohnung, die unter mir ist. Ist das so ein Betrag, dass du eigentlich auch nicht arbeiten brauchtest? Nein, ja, oder jein, ich sag mal eher nein, aber eher nein, weil ich möchte mir auch was erlauben und ich möchte auch schön leben können. Mhm. Eher nicht, nein. Ich glaube, du bist bescheiden. Ich höre irgendwie raus, dass das schon eine stattliche Summe ist und ich respektiere natürlich, wenn du das nicht so sagen möchtest. Das ist auch der Grund, warum ich mich auch an dich gewandt habe, weil ich das immer so toll finde, wie respektvoll und wie nett du eigentlich mit den Leuten so umgehst. Dankeschön. Sonst hätte ich mich das gar nicht getraut. Ja. Wie war denn das für dich dann so als sehr junger Mann plötzlich doch mit einer recht großen Summe Geld dann konfrontiert zu sein? Das hat sich eher irgendwie erst viel später also ich habe erst gemerkt, wie viele Freiheiten ich damit mit ankam quasi, durch unsere Mutter und oder durch unsere Eltern auch Kunden bei einer Privatbank, mein Bruder und ich beide. Das öffnet viele Türen, das merkt man erst im Nachhinein, wenn man anfängt, selbstständig zu leben und sein, sag ich mal, so die Geschäfte des Alltags erledigt. Ja. Und ja, das war einfach, das kam alles so schnell. Ich bin der Einzige gewesen, der ich habe die Beerdigung meiner Mutter organisiert. Ich habe Freunde eingeladen, meine Mutter war depressiv auch zum Schluss. Ich musste für die Prüfung lernen, das kam alles so wie eine riesige Welle. Völlig überfordert und das lief so an mir vorbei. Du hast vermutlich einen Teil Barvermögen gehabt, also vom Vermacht bekommen und wie du gerade sagtest, auch Wohnungen. Genau, richtig. Ja. Was hast du dir jetzt von diesem Geld geleistet? Ich verreise regelmäßig mit meiner Großmutter. Meine Großmutter mütterlicherseits ist 92 Jahre jung, das kann man bei ihr wirklich sagen, weil sie sehr fit ist, lebt allein. Und ihr macht noch große Reisen? Ja, auch richtig. Wir reisen regelmäßig zusammen. Wohin geht's immer so? Mal nach Spanien, mal nach Zürich, mal für ein Wochenende innerhalb Deutschlands. Ja. Sie kommt aus Danzig, traut sich aber nicht mehr hin. Mhm. Ich möchte sie doch noch mal dazu kriegen, dahin zu fahren. Sie hat auch eine Freundin, die sie über 30 Jahre nicht gesehen hatte, in Spanien, an der Costa Brava. Mhm. Ich habe da halt einen Urlaub mit verbunden. Wir fahren dahin und bin dann mit ihr dann rübergefahren. Das war so ein rührendes Wiedersehen eigentlich zwischen den beiden und ich habe mir gedacht, komm, wenn das doch geht und meine Großmutter ja sowieso so bescheiden ist, dann mach's einfach, das kann nur toll werden und das war wirklich gigantisch. Mhm. Und ja, für mich selbst, ich bin jetzt nicht so auf Luxusgüter aus oder ich bin jetzt nicht so der modebewusste Mensch, alleine durch den Job her mache ich halt nur die Schuhe, da achte ich drauf, dass die wirklich einwandfrei sind, aber... Was machst du denn jetzt heute für einen Job? Ich bin Hotelfachmann und arbeite in einem neuen 5-Sterne-Hotel im Düsseldorfer Medienhafen. Ah, nicht schlecht. Und was genau machst du in diesem Hotel? Was für ein... Gott, hoffentlich hört keiner. Na okay, musst du es auch nicht genau sagen. Ich arbeite im Room Service, das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Okay, alles klar, ja. Du hast keinen Porsche vor der Tür stehen? Ich habe, meine Eltern haben auch so ein Taxiunternehmen halt mit jemandem als Kompagnon zusammen. Ja. Ich habe eine ausrangierte quasi Mercedes E-Klasse mit 720.000 Kilometern rund halt Diesel und einen ganz neuen Smart. Also es ist... Das ist auch nicht so ganz luxuriös. Nicht so ganz luxuriös, nein. Wie ist denn das so? Wissen deine Freunde, dass du eigentlich ein sehr reicher Mann bist? Oder hältst du das eher geheim? Also ich muss sagen, reich definiere ich halt auch in zwei verschiedenen Sachen. Reich halt, ich kann halt auch über Dinge reden, zum Beispiel den Tod. Ja, das trauen sich viele Leute gar nicht. Das mache ich mit meiner Omi sehr offen und man merkt halt an der Reaktion Fremder oder Bekannter, dass das merkwürdig ist. Mhm. Und vom Geld her habe ich Freunde, die haben halt wesentlich mehr, kommen aus einem ganz anderen Verhältnis. Und wenn man dann mal Party machen geht in die Stadt, dann denke ich mir immer, krass, wie viel Geld haut ihr hier gerade raus, ja? Mhm. Aber die kriegen das so zugesteckt und das steht dann irgendwie in keiner Relation. Ja. Und da halte ich mich zurück und das mache ich auch nicht. Und das will ich auch in Zukunft nicht tun. Warst du es denn vorher schon gewohnt, als deine beiden Eltern noch lebten, dass ihr schon sehr wohlhabend gelebt habt? Ich habe mit meinen Eltern, wir waren in Südafrika, in Amerika, meine Eltern haben dort ein Haus, beziehungsweise mein Vater, in den tollsten Hotels. Ich war in Disney World, Disneyland, Busch Gardens, also ich bin halt auch so ein Freizeitpark-Freak und davon profitiert auch meine Omi, die geht im Phantasialand noch auf River Quest. Das ist ja süß, dass du mit deiner 92-jährigen alten Oma immer auf Tour gehst, das finde ich sehr sympathisch. Ja, das macht auch Spaß und ich muss sagen, ich bin da ganz stolz, wenn wir saßen mal in einem Café und waren jetzt im Winter, wie es halt so war, sind wir ganz lange spazieren gewesen und es war halt viel heiß und Schnee auf der Straße und ich sagte dann halt, hab mit Leuten im Café ein Gespräch halt begonnen über weiß ich nicht was. Ja, und dann musste ich unbedingt noch sagen, wie alt meine Omi ist, weil ich das so toll fand und die Leute, die haben mir das wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Meine Omi schämt sich dann immer und geht einfach. Du hast gerade gesagt, sie kommt aus Danzig und sie möchte nicht mehr zurück nach Danzig. Das ist einfach wegen Krieg und ihrem Leben. Ich glaube, das ist unheimlich schwierig für so einen Menschen dann zu sehen, wenn andere Leute in einem Haus wohnen. Aber ich denke, das artet zu weit aus. Ja, also ich wollte ja kurz von meinem Vater erzählen. Also meine Familie kommt auch aus der Nähe von Danzig. Ah. Und mein Vater wollte auch niemals mehr dorthin. Und am Anfang, als ich sehr jung war, habe ich ihn auch mal gedrängt. Ich sage, komm, lass uns doch mal dahin fahren, mal gucken und so. Aber so im Laufe der Jahre habe ich verstanden, dass er das wirklich nicht wollte, weil er die Heimat so in Erinnerung behalten wollte, wie sie war und nicht wie sie heute ist. Mhm. Und ich habe ihn dann auch überhaupt nicht mehr gedrängt und kann das sehr gut verstehen, dass man dann sagt, nein, das ist Vergangenheit und ich möchte das so konservieren, wie ich es in Erinnerung habe. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Bei meiner Omi ist das genauso. Und ja, ich kann es mir halt nicht vorstellen, ja, weil ich denke immer, Mensch, das ist doch Heimat, aber sie will das auch nicht. Ja, aber es ist verlorene Heimat. Ja. Was meinst du, wie viele Wunden das aufreißt vielleicht und wie viel Trauer und Bestürzung da wieder geweckt wird? Allerdings muss man auch, um wieder zu mir da zurückzukommen, sagen, hat das Ganze mit, ich habe einen Bruder, der ist 4 Jahre älter, hat das Ganze auch so seine Schattenseiten, dadurch, dass die Scheidung halt so lang war. Mhm. Und wie gesagt, 8,5 Jahre, meine Eltern sich dann auch gegenseitig versucht, es ging gar nicht um Kindergeld oder so, haben sich gegenseitig versucht zu übertrumpfen, dann wer bietet den Kindern mehr? Mhm. Im Grunde genommen, mein Bruder und ich sind dann beide zu unserem Vater gezogen, der hat uns halt schnell einen Roller und hier mal Geld und da mal Geld zum Ausgehen. Bei meiner Mutter durfte ich nie in die Altstadt gehen, bei meinem Vater sofort, komm, kannst du in die Altstadt gehen, da ist das Leben, geh da mal hin. Ja? Wie hast du heute dein Geld angelegt? Das ist einfach auf der Bank und das macht mein Vater für mich, der ist wie gesagt im Devisenhandel zuständig. Das Verhältnis ist etwas angespannt, ich werde halt immer leistungstechnisch verglichen mit meinem Bruder, kann ich machen, was ich will. Ja. Aber dann ist es ja in guten Händen, wenn er Finanzfachmann ist, dann wird er es ja sich gut vermehrend angelegt haben. Jo, richtig, vermutlich. Obwohl er schon genug eigene Fehler gemacht hat, aber... Hast du Geld verloren bei der Finanzkrise? Das weiß ich nicht. Mein Vater redet so mit uns nicht viel über Geld, aber ich muss sagen, so oft wie er Kopfschmerzen hatte und dann doch Überstunden hatte und schlecht gelaunt war, kann ich mir vorstellen. Achso, du weißt gar nicht, ob du von deinem eigenen Geld was verloren hast, weil der Vater das managt. Da vertraue ich ihm eigentlich insoweit auch. Das einzige Unangenehme ist halt, wenn ich mal zur Bank gehe und Geld hole, sieht er das auch immer sofort. Na gut, das darfst du doch auch. Das ist doch dein Geld. Ja, na klar, schon. Ja. Nur man muss sich dann halt immer rechtfertigen, warum jetzt wie viel wieder dafür und du weißt, wie hart es ist, dafür zu arbeiten. Ja. Ja, Lukas, ein junger und wahrscheinlich doch durchaus reicher Mann, der das in aller Bescheidenheit jetzt mal so erzählt hat, der sich rührend um seine alte Oma kümmert. Das finde ich sehr nett. Ja, genau. Lieber Lukas. Ich wollte dich noch persönlich was fragen. Gerne. Ich habe auch durch die Scheidung meiner Eltern, ich denke, daher kommt das. Mein Bruder und ich hatten beide, obwohl ich möchte eher für mich sprechen als für meinen Bruder, noch keine Freundin. Ich somit auch keine sexuellen Erfahrungen. Und das ist das Einzige, was mir etwas unangenehm ist, wenn man da mal so drüber spricht. Ich spiele das meistens über. Oder rede da so nicht drüber. Ich weiß nicht, wie ich damit so umgehen kann. Es fällt mir immer unheimlich schwer, eine Beziehung zu einem Menschen uns aufzubauen. Jetzt mache ich mal einen Vorschlag, Lukas, weil uns die Zeit jetzt ein bisschen wegrennt und das ist jetzt eine ganz neue Thematik. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir nächste Woche über diese Thematik nochmal reden? Sehr gerne, das wäre ganz große Klasse. Dann würde meine Redaktion dich nochmal anrufen und wir vereinbaren einen Tag und dann unterhalten wir beide uns gerne nochmal miteinander. Sehr gerne. Super, dann sage ich schönes Wochenende, grüß die Oma von mir und bis nächste Woche. Das wünsche ich dir auch. Und Domian, vielleicht kann ich auch noch ein Autogramm haben. Sehr gerne. Du sagst gleich meinen Leuten deine Anschrift und dann bekommst du das. Genau. Alles Gute. Und dann werde ich selber das Glück haben, noch ein bisschen zuhören zu dürfen. Ja. Okay, Lukas, alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Und ich bin verbunden mit Dieter und Dieter ist 58. Guten Morgen, Dieter. Guten Morgen. Morgen, Dieter. Und was geht's bei dir? Über Trennung. Ja. Gehst du mal ein bisschen näher ans Telefon? Du klingst so weit weg. Ja, ich bin getrennt worden am 27. September letztes Jahr von meiner Frau nach 36 Jahren. Du bist getrennt worden? Was heißt das? Hat sie sich von dir getrennt? Ja. Nach wie vielen Jahren? 36. Nach 36 Jahren? Ja. Warum hat sie sich getrennt? Ja, das ist mir unklar, deshalb komme ich da nicht mit klar. Wir hatten nur eine kleine Auseinandersetzung gehabt und dann gab es einen kleinen Streit, also keinen großen Streit. Dann habe ich ihn nur gebeten, mit dem Fahrrad ein bisschen an der frischen Luft zu fahren, ein bisschen frische Luft zu schnappen und wenn es wieder ein bisschen besser geht, zurückzukommen. Sie sollte Fahrrad fahren, oder du? Sie. Sie? Ja. Mhm. Und damit das Ganze nicht nur eskaliert, habe ich gesagt, jetzt einen Lass und Schluss machen und dann ist es vorbei. Ja, und dann hat sie auf das Fahrrad gesetzt und kam auch nicht mehr wieder. Ach, wie? Sie setzte sich auf das Fahrrad und kam nicht mehr wieder? Ja. Wohin ist sie denn gefahren? Weg, nach Münster, oder irgendein Frauenhaus. Ins Frauenhaus? Hat sie, ja. hat sich da vor Kochen überlastet. Und wann kam sie dann wieder? 4 Wochen später. 4 Wochen später erst? Ja, mit Begleitung. Hast du sie geschlagen? Nein, gar nichts. Eben deshalb nichts getan. Nur ein Gespräch geführt über Sachen. Weißt du, wegen eines Gespräches und eines Problems, eines problematischen Gespräches trennt sich kein Mensch auf der Welt. Normalerweise nicht. Nein, da muss ja ganz viel, muss sich ja angestaut haben, was du nicht gesehen hast. Das mag ja sein, aber was da angestaut worden ist, bei ihr weiß ich nicht, aber so ist es gewesen an dem Tag. Es ist eine kleine Diskussion gewesen über irgendein Problem. Okay, das war vielleicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, mag sein, ja. Wie oft habt ihr denn gestritten? Nicht oft. Wie war denn überhaupt die Ehe? Jetzt gut. Sagst du? Sie würde wahrscheinlich sagen, der Horror zum Schluss. Kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich aber sicher, sonst wäre sie ja nicht weggegangen. Und schon gar nicht in Frauenhaus. Das klingt dann ja schon sehr dramatisch. Weiß ich nicht. Sie hat ja keine Unterkunft im Moment gehabt. Da war sie auch nicht lange drin, höchstens eine Woche oder so. Hast du denn inzwischen mit ihr mal reden können? Jetzt, ja. Sie ist dann anschließend sofort, hat die Kur angetreten. Sie war dann 7 Wochen in Kur, ist dann nach den Feiertagen aus der Kur zurückgekommen. Hat mich also mit allem alleine stehen gelassen. Ich habe auch das ganze Haus, was wir hatten, alleine leer räumen müssen. Aufgrund meiner Krankheit sogar noch. Ich habe aber Hilfe bekommen von der Caritas, weil ich lungenkrank bin. Habt ihr Kinder? 2 Mädchen, ja. Wie alt sind die? 30 und 29. Dann kamen sie aus der Kur zurück und dann? Ja, und dann haben wir uns telefonisch erstmal verabredet und dann war sie auch schon ein paar Mal hier bei mir. Und wie hat sie jetzt ihre Entscheidung und ihren Schritt begründet? Immer noch nicht. Immer noch nicht? Nein, bei mir ist die Erklärung immer noch nicht da. Über was redet ihr denn dann, wenn ihr zusammen seid? Über normales Alltägliches. Und wenn ich dann diese Fragen stelle, dann blockt sie ab. Weil ich gerne möchte wissen, warum und weshalb das alles so passiert ist und warum sie gegangen ist. Das kann ich mir nicht sagen. Sie sagt überhaupt nichts? Nein, dann war ich wegen Selbstmordversuch, war ich in der Klinik. Wann? Ja, jetzt gerade. Weil du das nicht mehr erträgst? Ja. Bin jetzt raus und ich habe immer noch die gleichen Gedanken. Nun habt ihr 2 erwachsene Kinder, 2 Töchter. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu den Töchtern? Ja, waren auch dabei, die haben auch geholfen. Wie ist dein Verhältnis zu den Töchtern? Ja, ganz gut so. Und wie ist das Verhältnis der Töchter zur Mutter? Geht so. Können die Töchter nicht vermitteln? Nein, meine Schwester schafft das auch nicht. Was sagen denn deine Töchter? Die kennen ja nur die Situation am besten von allen wahrscheinlich. Ja, aber man kommt nicht daran und man kann auch nicht vermitteln. Meine Schwester hat sich auch schon rübergeholt. Jetzt war der Psychologe, wo ich jetzt in Behandlung bin, hat dann einen Termin mit meiner Frau alleine heute sogar gehabt. Heute? Ja. Und wollte ihr vermitteln, dass das, was sie mit mir im Moment macht, nicht gut für mich ist. Weißt du, wie das Gespräch heute abgelaufen ist? Ja, ich war anschließend eine halbe Stunde später nach diesem Gespräch, war ich dann bei ihr. Bei ihr? Ja, im Café. Und dann? Und dann haben wir darüber gesprochen. Dann wollte ich wissen, was der Psychologe zu ihr gesagt hatte. Ja, und bist du jetzt schlauer? Ja, das wusste ich ja schon, was der Psychologe zu ihr sagte. Na gut, darum geht es ja nicht, was der sagt, sondern interessant ist ja, was sie sagt. Nein, ich bin nicht schlauer. Das dauerte keine 20 Minuten, habe ich mir in mein Auto gesetzt und sage, das bringt nichts. Das rüttelt mich noch weiter auf und ich bin fix und fertig. Ich bin auch dann heulend aus dem Café rausgerannt. Das heißt, trotz Psychologengespräch hat sie wieder nichts gesagt? Nein. Dir gesagt? Sie hat dir wieder keine Begründung gesagt, warum sie nach 36 Jahren Ehe gegangen ist? Nein. Auch die Sachen, die der Psychologe ihr gesagt hat, dass sie sich an feste Sachen halten soll, wenn sie sich mit mir trifft. Dann soll sie die Sachen auch einhalten. Das macht sie nicht. Sie geht nicht auf meine Wünsche ein. Es geht alles nur darum, was sie möchte. Nun hat der Psychologe ja einen Eindruck auch von ihr. Hatte er... Das weiß ich nicht. Ich habe mit dem Psychologen danach nicht gesprochen, nur mit ihr. Also, das wollte ich gerade fragen, was der Psychologe dann sagt. Nee, das habe ich am Montag erst das Gespräch. Aber nochmal zurückzukommen auf deine, auf eure, ich sag mal auf eure Töchter. Die kennen die Mutter, die kennen den Vater. Wie interpretieren deine Töchter das Verhalten der, der Mutter? Die können das nicht nachvollziehen. Die stehen genauso wie du vor einem absoluten Rätsel? Ja. Das ist ja kaum zu glauben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Die Schwester, ist das deine Schwester oder ihre Schwester? Deine Schwester. Und es gibt sonst keinen Vertrauten, den du zu Rate ziehen könntest, der auch ein Vertrauensverhältnis zu ihr hat. Ja, da habe ich jemanden in Berlin, der versucht da auch andauernd mit ihr zu telefonieren und zu mailen und zu schreiben. Aber er selbst merkt auch, dass es ziemlich schwer ist, an sie ranzukommen. Wo lebt sie denn jetzt im Moment? 10 Kilometer von mir. In einer eigenen Wohnung? Ja. Hat sie einen neuen Partner? Nein. Bist du sicher? Ja. 100%ig sicher. Wie soll es jetzt weitergehen? Sie will mir ja auch was tun, Gutes tun. Sie will mir helfen, auch finanziell helfen, weil ich ja jetzt lungenkrank bin, weil ich auch nicht mehr voll am Arbeiten bin. Will sie versuchen, auch mal nach hier hinzukommen oder so. Aber da sagt der Psychologe, das, was sie dann macht mit mir, das tut mir nicht gut, weil ich ja immer noch nicht weiß, was da vorgefallen ist oder warum das alles passiert ist. Glaube ich auch. So, und wenn sie jetzt meint, sie müsste jetzt nur, um schön Wetter zu machen, um mich zu beruhigen, um mich von meinen schlimmen Gedanken wegzubringen, mein Leben zu beenden, nach hier hinzukommen, mich zu besuchen, meinen Kaffee zu trinken oder spazieren zu gehen, damit ich mein Leben allein im Griff kriege, was ich ja nicht möchte. Und dass ich dann im halben Jahr wieder zurückfalle und da wieder bin, wo ich heute bin. Ja. Also, das sagt der Psychologe, das bringt ihren Mann gar nichts. Ja. Es ist wirklich ein absolutes Rätsel, dass sie nichts, nichts, nichts sagt. Nein, gar nichts. Das ist natürlich besonders gemein dir gegenüber, selbst wenn du eine Schuld trägst. In den letzten 3 Monaten gehe ich hier durch die Hölle. Was willst du? Ich möchte haben, dass sie wieder zurückkommt. Das kannst du dir wahrscheinlich abschminken. Ja, das sagen meine Schwester auch. Ja, ich glaube, das ist der Fehler, wenn du dich... Wenn sie jetzt auch zum Psychologen mit mir hingeht, weil der Psychologe, wo ich da jetzt hingehe, der macht mehrere Sachen. Der macht zum Beispiel auch Verhaltungstherapie, dass man ihr beibringt, wie sie mit mir jetzt in dieser Situation umzugehen hat oder umzugehen könnte, sagen wir mal, dass das besser wird. Weißt du, Dieter, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber offensichtlich ist da irgendwas ganz Gravierendes geschehen mit Nein, bei ihrem Kopf vielleicht, aber nicht bei mir. Nein. Bei ihr. Bei ihrem Kopf. Ja, wo auch sonst. Bei ihr ist etwas ganz Gravierendes geschehen. Oder mit ihr. Dass sie zu einer so radikalen Haltung jetzt gekommen ist. Das musst du sehen. Das ist ganz wichtig. Du musst dieser Tatsache ins Auge schauen. Du darfst nicht nur träumen, zurückzukommen in die Ehe. So wird das wahrscheinlich nie wieder sein, wie es war. Ja, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja, da musst du dich aber drum bemühen. Wenn du sagst, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dann kommst du nicht weiter und verzweifelst und kommst in eine solche Situation, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Ich meine, jeder hat Respekt vor deiner Erschütterung und deinem Schmerz. Ja, aber mein Schmerz ist nur da, weil ich sie immer noch liebe und mag. Ja, aber offensichtlich liebt sie dich nicht mehr. Und das ist ein Faktum, mit dem du dich einfach auch anfreunden musst. Oder mit dem musst du dich, diesem Faktum musst du in die Augen schauen. Es hilft nichts, wenn du gebetsmühlenartig sagst, ich liebe sie doch. Aber dann kommen wieder meine Verlustängste. Ja, ist mir schon klar. Aber auch mit denen musst du dich auseinandersetzen. Da du schon so angeschlagen bist, rate ich dir dringend zu einem, du hast ja einen Psychologen, ist das jetzt auch ein fester Kontakt zu diesem Psychologen? Also das ist nicht nur jetzt für ein paar Mal, sondern du gehst regelmäßig zu dem Psychologen. Ja. Hast du denn ein gutes Gefühl und Verhältnis zu diesem Mann? Ja, er ist in meinem Alter. Hat sehr viel Erfahrung, glaube ich. In der Klinik war ich gewesen, da war ich von September bis Dezember, war ich da in der ambulante Behandlung, der war aber nicht gut, der hat mir nur Tabletten verschrieben, reichlich Tabletten, die mich umgehauen haben. Da habe ich jeden Tag 6 Tabletten schlucken müssen, hinfahren, 5 Minuten Tabletten abholen und dann weg, keine Fragen, kein gar nichts. Sagt meine Schwester, das ist ein Grünschnabel. So, dann bin ich ambulant in die Klinik gegangen, das war noch schlimmer. Da wurde ich wieder vollgepumpt mit Tabletten. Und dann bin ich raus aus dem Krankenhaus und dann habe ich den Psychologen bekommen, jetzt privat, wo ich jetzt hingehe. Sehr gut. Und der scheint sich ja sehr zu bemühen, hat ja deine Frau auch eingeladen und interessant ist ja, was er dir jetzt am Montag sagen wird. Ja, und der kann mich auch verstehen. Genau. Der versteht mich, wenn ich auch in meine Wohnung zurückgehe, danach, oder ich sitze in meiner Wohnung, habe meine Rollohen runter, will von der Außenwelt nichts wissen und sitze hier ganz in seinem Dunkel. Weil das tut mir gut. Wenn mir jetzt einer sagt, zieh die Rollohen hoch, geh nach draußen, die Sonne scheint oder geh spazieren, das tut mir nicht gut. Da kriege ich die Krise. Ich esse auch sehr wenig im Moment, ich habe über 14 Kilo abgenommen. Nimmst du denn auch noch Medikamente im Moment? Ja, reichlich, Schlaftabletten, alles. Ja. Also ich merke schon, dass du seelisch und psychisch sehr angeschlagen bist. Ja. Und ich bin froh, dass du einen guten Kontakt zu einem Psychologen hast. Wirklich sehr froh. Aber da sind noch mehr Gedanken drin. Ich wollte jetzt am Wochenende sogar schon Propangas kaufen. Und mich ins Auto setzen. Ja, aber das ist ja nicht die Lösung des Problems, Dieter. Ja, aber der Schmerz ist da. Der Schmerz ist so groß, dass ich mich von den Schmerzen befreien will. Aber Dieter. Jedes Mal, wenn ich mit ihr zusammenkomme. Vielleicht ist es sogar. Eine Stunde, sei es eine halbe Stunde und ich muss mich verabschieden. Ist das die Hölle für mich. Deswegen, ich sag jetzt mal, das tut dir jetzt weh, wenn ich das sage, aber perspektivisch ist es gut, wenn du sie erstmal gar nicht mehr siehst. Ja, das sagen alle. Meine Schwester meinte, ich soll sie ganz weg. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Nach einer Kur fahren, richtig weg aus dem Ort hier ganz raus. Finde ich alles kluge Überlegungen. Das, was du gerade mitmachst, haben Millionen Menschen schon mitgemacht, du bist verlassen worden und das ist immer grauselig. Und immer das schlimm. Das ist für mich die Hölle. Ja, aber sich dann... Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich habe dich 2010 schon mal angerufen. Da wolltest du mir auch die Polizei nach Hause schicken. Oder der Psychologe anschließend. Weil du dir das Leben nehmen wolltest. Ja. Da hat mein Cousin aber auch mich auch angerufen aus diesen Sachen. Da hatte ich ging es um Zwillinge. Dieter, ich sag dir nur eins. Du wirst auch diese schwere Lebenskrise überstehen. Und sich das Leben zu nehmen, ist, glaube ich, die einfachste Lösung, da rauszugehen. Und es ist eben keine Lösung. Und auch du wirst wieder Boden unter die Füße bekommen, wenn du nur auch einen gewissen Willen dazu aktivierst. Das ist das Einfachste, zu sagen, ich gehe. Und das finde ich auch deinen Kindern zum Beispiel gegenüber ganz grausam, überhaupt so ein Gedanke zu fassen. Nur weil du von deiner Frau verlassen wurdest. Sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Ich sag's provokativ. Pass auf, Dieter. Das ist die Lungenerkrankung. Jetzt möchte ich, dass wir dich vom Hintergrund aus nochmal anrufen, weil wir sehr in der Zeit jetzt sind. Bist du einverstanden? Ja, gut. Meine Lunge, ich muss... Okay, dann leg du mal auf und huste dich mal richtig aus und wir melden uns gleich wieder, okay? Okay. Okay, bis gleich. Tschüss, tschüss, Dieter. Tschüss. 0800 220 5050 um 1:45 Uhr haben wir gerade. Und ich begrüße herzlich die Rosa. Rosa ist 23. Morgen, Rosa. Hallo. Rosa, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um eine Geschichte, die im Prinzip mein ganzes Leben verändert hat. Ich muss eine kleine Vorgeschichte erzählen, und zwar bin ich seit Geburt sehr schwer herz- und lungenkrank. Das ist ein angeborener Herzfehler. Wurde einmal da operiert. Die Ärzte damals, als ich geboren worden bin, haben meiner Mutter ja sehr hart vor den Kopf gesagt, ich kann Ihnen im Prinzip jetzt schon sagen, Ihr Kind fehlt nicht älter als 5 Tage. Mhm. Heute bist du 23. Heute bin ich 23. Die Ärzte haben dann immer gesagt, sie wird vielleicht mal in den Kindergarten kommen, sie wird vielleicht mal in die Schule kommen. Bis es wirklich immer weiter stetig bergauf ging, wo ich da aber zusagen muss, dass meine Mutter auch extrem viel immer getan hat für mich. Dein Vater nicht? Doch, beide Eltern. Mhm. Also es wurde auch immer neben den Ärzten nach Alternativmöglichkeiten gesucht. Was kann man noch machen? Ja. Wir sind dann, als ich 2 Jahre war, ins Münsterland gezogen. Wir sind 3 Mädchen. Ich habe noch eine ältere Schwester und eine jüngere. Und ich habe in meiner Ausbildung, ich bin Einzelhandelskauffrau gelernte, habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt. Mhm. Ja, und als wir anderthalb Jahre, ja, erstmal fing es damit an, als wir ein halbes Jahr zusammen waren, hat sich seine Schwester umgebracht. Als wir dann anderthalb Jahre zusammen waren, habe ich erfahren, dass ich in der fünften Woche schwanger bin. Wir sind dann sofort in die Uniklinik gefahren, wo bis zu dem Zeitpunkt, seit wir im Münsterland leben, immer meine Kardiologen meine Betreuung für die Herzkrankheit waren, weil ich wusste, dass eine Schwangerschaft nicht einfach wird bei meiner Herzerkrankung. Ja. Beziehungsweise mussten wir uns erstmal absichern, ob es überhaupt möglich ist. Ja. Dieses schwere Atmen zwischendurch, das kommt von deiner Erkrankung. Ja, also ich bin jetzt auch ein bisschen nervös. Ja, ja, ist klar, ich frage nur. Ja, das ist davon, genau. Hm. So, dann hast du dich erkundigt, was mache ich jetzt? Ich bin schwanger. Genau, es war auch eine ungeplante Schwangerschaft. Ja, die Uniklinik, ich bin eigentlich mit dem Gedanken dahin gegangen, die werden dir sagen, mit deiner Krankheit wirst du keine Kinder bekommen können. Mhm. Die Uniklinik hat aber genau das Gegenteil getan. Mhm. Die haben gesagt, das Risiko kann man eingehen. Ja, es gibt eine Chance. Ja. Es ist zwar ein Risiko da, wenn, dann wird mir aber nichts passieren. Und es muss halt eng maschinell kontrolliert werden, das heißt alle vier Wochen hin, Zusammenarbeit mit Kardiologe und Gynäkologie. Ja. Bist du dann schwanger weiter gewesen und hast das Kind bekommen? Ja, dazu komme ich jetzt. Und zwar, es fing dann plötzlich an, als ich im fünften Monat schwanger war, dass die Klinik bei mir anrief. Und zwar ging es darum, dass ich öfters zur Kontrolle kommen soll. Ja. Und bei mir zu Hause riefen die an und irgendwie machten die das ziemlich dringlich und das fand ich komisch. Mhm. Und wir haben uns dann einfach nach einer Suche zu einer zweiten Meinung gemacht und sind dann zu einer befreundeten Hebamme nach Borkum gefahren. Mhm. Was ist denn dann passiert? Vielleicht machen wir es nicht so ganz ausführlich. Ja, im Prinzip hat uns mit Zusammenschlüssen mit Ärzten die Hebamme ziemlich knallhart vor den Kopf gesagt, wir müssen irgendwie die Schwangerschaft beenden. Obwohl du im fünften Monat warst? Ja. Ich war im fünften Monat. Ist dann die Schwangerschaft beendet worden? Es wurde erstmal, mussten die Ärzte finden, die das machen. Es war ja über den dritten Monat hinweg. Man konnte nicht mehr einfach so abtreiben. Ich stand im Prinzip mit einem Fuß im Tod. Mhm. Wir haben dann Ärzte in München gefunden. Die das gemacht haben? Ja. Wir haben einen Kaiserschnitt vorgenommen mit Sterilisation. Ja. Ich habe mein Kind noch auf dem Arm gehabt, habe ihm Namen gegeben. Wir haben es mit nach Hause genommen, beerdigt. Mhm. Welchen Namen hast du dem Kind gegeben? Lennox. Wie? Lennox. Lennox. Mhm. Genau, es war ein Junge. Mhm. Es ist seitdem auch so, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ich bekomme Rente, weil durch die Schwangerschaft und die OP meine Gesundheit sich so verschlechtert hat, dass ich kurz nach der OP auf dem Bahnsteig auf dem Rückweg nach Münster, nach Münster zur Heimat fast gestorben wäre. Mhm. Ich bin umgekippt, ich hatte einen Sauerstoff von 20. Notärzte haben nur gesagt, 5 Minuten später und die wären nicht mehr am Leben. Sagst du mir nochmal genau, wann dieser Kaiserschnitt war? Das war im März vor 2 Jahren. März vor 2 Jahren. Ja. Ist dieser sehr dramatische Eingriff, ist das auch der Grund deines Anrufes? Nee, eigentlich ist der Grund meines Anrufes ziemlich spontan so gewesen. Es ist halt eigentlich die Tatsache, damit leben zu müssen, auch oft den Gedanken zu haben, mein Kind umgebracht zu haben und mich für mein Leben entschieden zu haben. Und war ja alles schon da. Ich habe mein Kind auch auf dem Arm gehabt. Ja. Es war alles dran. Das heißt, es gibt bis heute starke Gewissenskonflikte, in denen du steckst und du machst dir Vorwürfe. Ja, genau. Bist du mit dem Vater des Kindes noch zusammen? Ja, das war aber harte Arbeit. Also ich bin auch in Therapie seitdem. Es war verdammt harte Arbeit. Also die stand kurz vor der Trennung, die Beziehung. Ich glaube, wenn ich nicht in Therapie gegangen wäre, wären wir auch nicht mehr zusammen. Nochmal zurückzukommen auf diese verspätete Abtreibung, die dann vorgenommen wurde. Die muss ja nun wirklich ausgesprochen klar begründet gewesen sein. Sonst hätte man das in Deutschland ja gar nicht mehr gemacht. Das heißt, dein Leben hing wirklich am seidenen Faden. Ja. Und offensichtlich nach der Auffassung von mehreren von mehreren Ärzten und Kliniken. Mhm. Ist das so? Ja. Ja. Ja, also die in München, die operiert haben, so wie jetzt in der neuen Klinik, wo ich jetzt bin, zur Betreuung meines Herzfehlers, die haben beide unabhängig voneinander gesagt, ich hätte die Schwangerschaft nicht überlebt. Ich wäre zu 100% wäre ich da dran gestorben. Ich hätte Luft geholt und wäre weg gewesen. Mhm. Hätte denn, soweit man das überhaupt vorher sagen kann, hätte denn das Kind die Schwangerschaft überlebt, wenn du die Schwangerschaft durchgezogen hättest? Weiß man nicht, aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, im schlimmsten Falle wäre das Kind gestorben und du wärst gestorben. Ja, ja, also ich wäre auf jeden Fall gestorben. Das heißt, die Entscheidung ist ja von, ist als Außenstehender, als neutraler Außenstehender, der ich das jetzt zum ersten Mal höre, ist das ja eine, wenn auch sehr dramatische, aber eine ausgesprochen richtige Entscheidung gewesen. Denn also mittlerweile sehe ich es auch so. Es war lange Zeit, dass ich echt Gewissensbisse hatte. Mhm. So hast du zumindest dein Leben gerettet. Ja. Schlimmstenfalls wären zwei Leben geopfert worden, wenn du nicht gehandelt hättest. Ja, ich habe danach auch von Frauen, also man weiß ja irgendwie nicht, was man machen soll. Man möchte auch gerne mit Leuten reden, denen es vielleicht ähnlich gegangen ist. Ich habe im Internet recherchiert und ich habe auch von Frauen erfahren, die sich für das Kind entschieden haben. Da waren die Ärzte allerdings ehrlich und wussten, dass sie, und die haben sich trotzdem für das Kind entschieden und sind wirklich gestorben. Die sind auf dem, den Ärzten unter den Händen weggestorben. Also ist medizinisch der Fall, dein Fall, eigentlich sehr klar gewesen, ganz eindeutig. Ja, eigentlich schon. Mhm. Es haben auch alle Ärzte, unabhängig von der Klinik, haben alle Ärzte es nachher gesagt, selbst meine Ärztin jetzt, wo ich in sehr, sehr guter Betreuung bin. Also kann man dagegen, sollten da doch noch gewisse Schuldgefühle auftauchen, kann man da ja sehr klar gegenarbeiten. Denn alle Fakten sprechen ja für dich und für deine Entscheidung. Alle. Es läuft auch eine Klage gegen die Klinik. Die dir das am Anfang geraten haben? Ja. Also, was sagt dein Partner? Hat der dich auch unterstützt dann in der schweren Zeit? Also der war die ganze Zeit mit. Der hat auch sofort von seinem Chef die ganze Zeit frei gehabt. Der war mit in München, die OP machen. Es ist schwierig, weil er kann nicht darüber, also er kann schwer darüber reden. Ja. Er kann generell über solche Dinge, seine Schwester hat sich ein Jahr vorher umgebracht. Er kann generell sehr schwer über so Dinge sprechen und das kommt vom Elternhaus, da wird nie über Sachen gesprochen. Ja. So. Du bist jetzt, sagst du, bist du immer noch in einer Therapie im Moment? Ja. Ich habe lange Zeit gebraucht, um richtig guten Therapeuten zu finden. Ich möchte gerne, Rosa, dass du mit meiner Psychologin auch nochmal einige Worte sprichst. Mhm. Ich finde, wie gesagt, dass deine Entscheidung richtig war. Mhm. Und du scheinst das ja nur alles sehr tapfer durchgezogen zu haben. Und bin natürlich froh, dass wir beide reden können, dass du lebst und dass du einigermaßen fit bist. Mhm. Liebe Rosa, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Und alles Gute wünsche ich dir und deinem Partner. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Jürgen. Der ist 39. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Hallo Jürgen. Um was geht's? Genau. Nicht ganz 39. 34 bin ich und bin in Leipzig. Ja. Und hab von deiner Geschichte gehört mit dem Vater, der aus Danzig kommt. Mhm. Und bin selber so ein Heimkehrer, so ein Ostheimkehrer, bin nach Leipzig zurückgegangen, war 12 Jahre in Frankfurt am Main und hatte da wirklich eine gute Zeit. Also war da mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, in Frankfurt und habe da mir wirklich einen guten Freundeskreis aufgebaut und hatte aber so, ja, die Beschreibung von meinem Vater, als ich mit ihm im Osten war, in Masuren war, mach mal, mach es bitte so, mein Junge, und nutze die Zeit und nutze die Möglichkeit, wieder vielleicht zurückzugehen. Und das habe ich dann gemacht, nach 13 Jahren. Wie, nach Masuren zurückzugehen? Nee, nach Leipzig. Ach so, aber du warst mit deinem Vater, habe ich nicht verstanden, du bist mit deinem Vater nach Masuren gefahren. Genau, und er hat mich auf den Gedanken gebracht, in Frankfurt nach in den Osten nach Leipzig wieder zurückzugehen. Ich verstehe, ja. So wie er eben aus dem Osten nach Westdeutschland gekommen ist, oder nach Deutschland gekommen ist, diesen Schritt dann zurückzugehen. Ja, aber er ist ja eben nicht mehr zurückgegangen. Er musste ja dann hier bleiben. Masuren war ja weg. Ja, gut, das ist halt so, ne? Ja. Das ist halt so. Aber ich habe die Chance gehabt und die Grenzen standen mir offen und ich habe das eben am Schopf gepackt und habe mir gesagt, also jetzt oder nie, mach es. Ja. Nun ist es ja auch nicht so schwer, von Westdeutschland nach Ostdeutschland zurückzugehen. Aber es ist nun ein großer Unterschied also wenn ich jetzt von Frankfurt Main nach Leipzig gehe, ist ja nun nicht so schlimm oder so schwierig, wie wenn man von Köln nach Danzig geht. Ja, gut, aber auf der anderen Seite, er sagte mir eben auch, wenn ich jetzt nicht 70 wäre oder wenn ich jetzt nicht Mitte 70 wäre, dann mit den europäischen Grenzen, die gefallen sind, könnte ich meine Zelte abbrechen, wenn ich 20 Jahre jünger wäre und könnte ich mir vorstellen, eben in diese alte Region zurückzugehen, besonders wenn man eben noch alte Nachbarn, alte Freunde hat, die gleiche Sprache sprechen. Die hat man nun eben nicht mehr. Die sind ja auch alle weg. Das ist ja das Traurige. Ein Teil ist ja noch da und das ist eben. Naja, viele sind nicht mehr da. Ja, viele sind nicht mehr da, aber eben in diesen Gemeinden gibt es noch alte Deutsche zurückgebliebene und es gibt die junge Generation. Mhm. Und also kurz und gut, ich will dir einfach sagen und ich will was Positives reinbringen in die Sendung und das heißt, nutze die Zeit, pack die Gelegenheit beim Schopf und hör manchmal auf die Alten und nutze die Gelegenheit auch, Europas Grenzen sind offen und mach das Kleine manchmal schneller. Ja. Und nutze die Gelegenheit, manche Sachen sind halt nicht umsetzbar, aus Altersgründen oder aus Entfernungsgründen. Ja, aber dennoch finde ich, muss man respektieren, wenn alte Leute nicht mehr dorthin wollen. Weil die Erinnerung einfach zu schmerzlich ist und genau, das finde ich man akzeptieren. Muss man aber auch. Es gibt halt noch das gute andere Beispiel, dass eben die ältere Generation auch wieder gern dorthin fährt. Genau, gibt es auch, ja. Und ohne Frust mit den Leuten vor Ort gerne sich unterhält. Gibt's auch. Und einfach die Zeit abhakt. Ja. Und gut. Sagt, ich guck nach vorne. Alles klar. Nach vorne. Ich danke Jürgen für die positive Rückmeldung noch zu dem einen Anrufer. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns in der Technik, Tobias Linke und Julia Jochum. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Und wenn ihr wollt, auch Sonntagabend um 22.15 Uhr bei Zimmerfrei. Wie gesagt, ihr könnt sehen, wie ich mich blamiere. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.